Aus Anlass des Tages der Sonne, des größten Festtages der Nation, begann in allen Kinderferienlagern das Camping der ersten Periode. Am 15. April gab es im Kinderferienlager Mangyongdae eine Veranstaltung zum Beginn des Campings der ersten Periode. Auch in den Kinderferienlagern verschiedener Orte, wie dem internationalen Kinderferienlager Songdeowon, dem Kinderferienlager 6. Dezember im Bezirk Gangwon und dem Kinderferienlager Seogam, sind die ersten jungen Besucher in diesem Jahr zu sehen.